Das Weiße Haus. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Bang. Kindheitstage. Ich will euch zurückrufen. Zeiten ohne Neid, freundliche Zeiten. Eurer möchte ich gedenken. Meiner Mutter zierliche Schritte werden durch helle Zimmer hallen. Und Menschen, die des Lebens Last hat ergrauen lassen, werden lachen wie jene, die ihr Schicksal noch nicht kannten. Lass die, die starben, widersprechen mit sanften Stimmen. Und alte Lieder werden sich in den Chor der Erinnerungen verweben. Aber auch bittere Worte werden erklingen, düstere Worte, wie die sie sagen, die die bittere Auseinandersetzung mit dem düsteren Leben kennen. Tell me the tales that to me were so dear, long, long ago, long, long ago. Es war zu Hause in der Dämmerstunde. Draußen fiel sachte Schleier über den leuchtenden Schnee. Die Gebäude versanken. Die großen Pappeln verschwanden. Nur Jens Schweizer schlich drüben bei den Ställen mit seiner Laterne herum. Drinnen saßen wir, die Kinder, im Kreise auf Schemeln. Das Zimmer war groß, die Winkel weit weg. Vielleicht, weil es so düster war, verbargen wir die Köpfe hinter einer Gardine. Der Gesang hörte auf. Man vernahm keinen Laut. William, der Mutter zunächst saß, war auf seinem Schemel in Schlaf gefallen. Mutter, sing weiter. Schwaches Licht fiel über die weißen Tasten, über alle Möbel hin und schwand. Jens Schweizer trödelte mit seiner Laterne langsam an den Fenstern vorüber. Mutter, sing weiter. Eine Tür wurde geöffnet, ganz behutsam. Das war die Tür des Vaters. Draußen wird zaghaft eine Klinke bewegt, das sind die Mägde, die zuhören möchten. Rund um das Licht im Messingleuchter auf dem Küchentisch lauschen sie, während die Herrin singt. Der Großknecht schleicht herein, die Holzschuhe hat er vorsichtig abgestreift und er lehnt sich an den Pfosten beim Wassereimer. Kinder, singt mit! Schön ist die Erde, prächtig Gott, des Himmel. Na? Etwas ängstlich vor dem Dunkel kommen aus den Winkeln die Stimmen der Kinder durch die Finsternis. Schön ist die Erde, prächtig Gottes Himmel. Schön ist der Seelen Pilgergang. Durch die in der Küche sitzen die Mägde noch still um das brennende Licht. Die Kerlsmarie wischt mit dem Rücken ihrer schwieligen Hand eine Träne weg. Alles ist still. Mutter, sing das noch einmal, dass ich nicht verstehe. Tell me the tales that to me were so dear. Long, long ago. Kindheitstage, ich will euch zurückrufen. Traute Zeiten ohne Schuld, als das Herz zufrieden war. Zärtliche Tage, als die Tränen nicht schmerzten. Kindheitstage, als Mutter lebte. Es war ein weißes Haus. Und drinnen im Haus waren die Tapeten hell. Alle Türen standen offen, auch im Winter, wenn mit Holz geheizt wurde. Zwischen den Mahagonimöbeln standen Marmortische und auch weiße Konsolen, die aus Augustenburg gekommen waren, aus dem Schloss, als dort Auktion war. Um die alten Porträts waren Immortellen gesteckt. Und es gab viel Efeu, denn den liebte die Mutter, wenn er sich eine helle Wand emporrankte. Die Kinder liebten die Zimmer. Und genau so die Treppe zum Garten, auf deren weiß gestrichenem Geländer sie hinunterrutschten. Kinder, Kinder, lehnt euch nicht gegen das Geländer, um Himmels Willen. Tina, eines Tages endet es damit, dass sie sich das Genick brechen. Ach, wo verpasst das? Dass auch niemals nach diesem Schreiner geschickt wird. Das Geländer war gebrechlich und wurde nie instand gesetzt. Aber die Gartentür wurde im Winter zeitig geschlossen und die Läden wurden zugemacht und die grünen Gardinen über die weißen gezogen, damit es wärmte. Denn die Mutter mochte den Garten und die große Allee nicht, wenn keine Sonne darüber stand. Sonne, die lange schien. Das ist mein Land, das ist das Land des Eisbären. Drin im Haus spielten die Kinder auf dem Teppich. Er war rot und grau mit vielen großen Feldern. Die Felder des Teppichs waren Königreiche, über die die Kinder herrschten und um die sie kämpften. Du sollst mich nicht rauben. Mutter, Mutter, ich will nicht geraubt werden. Jetzt verliert Nina wieder ihre Hosen. Mit den Hosen war immer etwas. Die Kinder stritten sich und sie vergossen Tränen. Sie verbarrikadierten ihre Königreiche mit Möbeln. Das ganze Wohnzimmer glich einem Babylon in der Verwirrung. Alles wieder in Ordnung? Ja, aber das soll mich nicht schrauben. Ist ja gut. Draußen vor den Fenstern lag der Schnee. Der Großknecht, der Knecht und der Schweizer gingen ihrer Arbeit nach. Gemächlich und ruhig schritten sie vom Stall zur Tenne. Mutter, horch, jetzt ruft Williams Kuh. Ja, meine Kuh. Ja, hör nur. Wartet. Jens! Jens! Lassen Sie alle Kühe auf den Hof! Nur einen Augenblick! Aber Frau Pastor! Bitte! Bitte, Jens! Nur einen Augenblick! Wird gemacht! Und dann sprangen sie alle 14, die Roten, die Weißen und die Gefleckten im Schnee herum. Der Teufel fuhr in eine von den Gefleckten. Sie rannte so weit mit erhobenem Schwanz, dass sie erst oben beim Schulzen gefangen wurde. Aber wenn der Vater nach Hause kam, war die Stalltür verschlossen und der Hof lag wieder da wie zuvor. Aber die Mutter hatte Zahnweh bekommen, weil sie barhäuptig auf der Hoftreppe gestanden hatte. Es musste nach Tine geschickt werden. Es musste immer nach Tine geschickt werden. Tine, die Küsters Tochter, kam, den Rock über den Kopf gezogen. Oh Gott, die Kälte, die sie mitbringen. Mutter fror und fröstelte immer, wenn nur eine Tür aufging. Tine, ich hab Zahnweh. Na, dann wollen wir mal. Der Toilettenspiegel musste her. Und dann musste geräuchert werden. Mit ein paar kleinen Zweigen eines Busches, der in Küsters Garten wuchs. Alle Kinder, Tine und die Jungfer standen rundherum. Das ganze Zimmer war voller Dampf, während die Mutter den offenen Mund über die schwelenden Zweige hielt. Tine musste mit einer Haarnadel in die Zähne stechen. Da ist er. Sieh doch den Wurm. Na also. Tine hatte sich angestrengt, sodass ein Stück Email vor dem Toilettenspiegel niederfiel. Oh, der Wurm! Der Wurm! Aber Stella, so ein Unsinn. Würmer in den Zähnen. Das gibt es nicht. Lieber Fritz, ich sehe die Würmer ja jedes Mal mit diesen meinen Augen. Aber es muss natürlich mit Zweigen von Küsters Busch geräuchert werden. Der Distriktsarzt in Sonderburg sagte, dass der Rauch von Küsters Busch ganz giftig sei. Eine Zahnschmerzbehandlung konnte leicht einen halben Nachmittag dauern, gerade bis zur Dämmerstunde. In der Dämmerstunde war es herrlich in der Waschküche. Der warme Dampf erfüllte den ganzen Raum. Jetzt ist nicht recht, dass der Jakob die Marie hat sitzen lassen. Hat er das? Und das Feuer unter dem Kessel glich einem großen roten Auge. Sie hat ihm ihr ganzes Geld gegeben. Davon sieht sie nichts mehr. Sie will zur Polizei gehen. Da werden sie ihn bestimmt einsperren. Ja. Die Mutter konnte auf ihrem Dreibein stundenlang zuhören, bis sie dann wieder in die Stube zurücklief. Gott im Himmel, was haben solche Leute für Ideen? Dass du das alles anhören magst? Ja, sie sehen zu drollig dabei aus. Sie wissen es nicht anders. Es gab andere Dämmerstunden, in denen sie auf dem Podest am Fenster sitzen blieb, in dem hohen Rohrstuhl, die Hände in ihrem Schoß. Da sprach sie still in die Stube hinein. Am liebsten sprach sie davon, wie es wäre, wenn sie alt würde. Ja, Kinder, dann habe ich graues Haar. Ganz graues Haar. Und ich bin Witwe. Und ihr seid alle erwachsen. Und ich bin ganz arm. Nö. Doch, entsetzlich arm. Es kann abends nichts auf den Tisch kommen. Überhaupt nichts. Gar nichts? Nur Butter und Käse. In der alten Kristallglocke. Aber die Butter muss gut sein. Und das Tischtuch muss schimmern, so weiß wie frisch gefallener Schnee. Und ihr kommt alle von eurer Arbeit und trinkt Tee an dem Tisch. Tee? Und da sitze ich dann und bin grau und still und alt und ganz arm. Denn Armut war für sie eine Art träumerischer Sorglosigkeit. Sie hatte wohl niemals andere Arme gesehen als die in den kleinen weißgekalkten Häusern entlang der Dorfstraße. Des Vaters Tür war beinahe immer geschlossen. Und die Kinder wussten beinahe nicht, wie es hinter der Tür aussah. Denn sie kamen so selten hinein und drinnen war es dunkel. Das Zimmer lag nach Norden und nie kam Sonne herein. Die Möbel waren aus dunklem Mahagoni. Der Vater wanderte meistens auf und ab auf seinen Dielen zwischen denselben vier Wänden. Er hatte es gern warm. Und doch hatte er vor Kälte immer weiße Hände. Sein Gesicht war immer weiß und sein Bart hatte begonnen, grau zu werden. Beim Mittagessen, wenn eins der Kinder redete, konnte er sich plötzlich aus seinen Gedanken reißen. Er saß immer hinter einer Flasche guten Rotweins mit roter Lackkappe. Gott weiß, wie diese Kinder erzogen werden. Lieber Fritz, wie soll man die Kinder auf dem Land erziehen? Wie Kinder? Kinder sind Kinder. Was sie hier nicht hören, hören sie in der Gesindestube. Das war ausgesprochen richtig. Die frohesten Stunden der Kinder waren die in der Gesindestube. Dort war es so brutwarm, dass sie glutrote Köpfe bekamen, während sie in den Winkeln saßen und zuhörten. Da war immer große Volksversammlung aus dem ganzen Ort, weil sich nie jemand darum kümmerte, wie viel Bier in die Krüge gefüllt wurde. Die Hofmagd lief nur hin und her auf ihren schwarzen Socken und schenkte nach. Es war wie in einer Schenke. Lars Großknecht saß an der Schmalseite des Tisches und hatte den Vorsitz. Die Häusler drapierten sich an den Wänden entlang. Es gab keinen Klatsch im Ort, der nicht die Gesindestube passierte. Die Mutter öffnete gelegentlich die Tür und setzte sich dazu an den Kachelofen. Dann führte nur Lars Großknecht das Wort, während die Häusler da saßen und auf ihre Krüge schielten. Lars Großknecht war so lange da, wie man denken konnte. Alles Gesinde blieb endlose Jahre im Haus. Aber es ist wirklich schlimm mit Ihnen. Sie machen, was Sie wollen und glauben auch noch, es wäre Ihr gutes Recht. Dann lass sie doch gehen. Aber die wollen doch nicht. Und sie blieben. Das Zimmermädchen hatte es mit Kopfschmerzen. Sie wickelte ihren Kopf in Handtücher, dass sie einem Schwerverletzten glich. Oh, mein Kopf. Das Mittel gegen ihr Leiden war ein unaufhaltsamer Kaffeestrom. Ich habe zu Marie gesagt, dass sie Kaffee aufsetzt. Ja, das war ja gut. Will die Frau Pastor nicht eine Tasse mittrinken? Ja, danke, wenn er schon einmal da ist. Das Hausmädchen saß am Fenster und stickte. So eine sehr große und apathische Person, die immer beleidigt tat, um nichts arbeiten zu müssen. Himmel nochmal! Alle meine Hausmädchen werden so fein, dass sie nur noch sticken können. Für das jüngste Kind hatten sie eine Amme gehabt. Als sie nicht mehr nährte, ging sie in eine unbestimmbare Stellung über. Denn es gab schon Kindermädchen im Hause. Kannst du mir sagen, was Rose noch bei uns macht? Frederik ist doch schon längst mit uns am Tisch. Du willst mir doch nicht erzählen, dass sie ihn auch noch nährt. Aber nein. Lieber Freund, kannst du mir sagen, wie ich sie loswerden soll? Das ist deine Sache. Du bist die Hausfrau. Sie sitzt ja auch nur im Gästezimmer und näht. Da richtet sie ja keinen Schaden an. Rose saß weiter. Tine. Tine, ich werfe die ganze Bande hinaus. Einfach hinaus. Bloß nicht, Frau Pastor. Wechseln Sie bloß nicht. Es ist immer noch besser, unter der Fuchtel der Alten zu stehen. Der Vater war viel zu müde, um sich um das Gesinde zu kümmern. Ausgenommen einmal. Der älteste Junge lief durch ein Zimmer und sagte zu Hanne Zimmermädchen, mach die Tür zu. Er wusste nicht, dass die Tür zum Vater offen stand, der sich sofort kreideweiß zeigte. Hanne! Ja, Herr Pastor? Wollen Sie so nett sein und die anderen holen? Alle? Ja. Das Hausgesinde kam zusammen, während der Junge zitterte und der Vater wartete. Sind alle da? Ja. Ja. Wir sind alle da, Herr Pastor. So, mein Junge. Möchtest du jetzt vielleicht Hanne um Verzeihung bitten und zu ihr sagen, Hanne, wollen Sie so nett sein und die Tür zumachen? Hanne, wollen Sie so nett sein und die Tür zumachen? Verzeihen Sie bitte. Ja, ja. Ist schon gut, Jungchen. In Ordnung. Jetzt können Sie alle wieder an Ihre Arbeit gehen. Eine gewisse Höflichkeit gegen Untergebene wurde von dem Tag an, denn es war keiner unter ihnen, der sich erinnern konnte, dass der Vater eins von den Kindern gestraft hätte. Etwas, was ihnen ins Blut überging. Es ist so schon schlimm genug, Dienstbote zu sein. Es ging auf Weihnachten zu. Die alte Kutsche fuhr jeden zweiten Tag vor der Tür vor. Und wenn die Mutter wieder heimkam, lachte sie und plapperte sie und versteckte sie, während die Kinder in der Schlafkammer eingesperrt waren, denn sie durften nichts sehen. Drinnen im Wohnzimmer lag die Mutter auf dem Boden vor den Kisten. Tine, Tine, sieh doch nur. Oh, wie schön. Oh, und das hier? Der ganze Teppich quoll über von Paketen. Das ist für Nina hier. Und von Stroh. Sieh mal, für William. Und von Sachen. Es gab keine Stelle, wo es nicht überquoll. Der Himmel bewahr uns, was das für ein Kuddelmuddel gibt, wenn die Frau mal zupackt. Die Mägde gingen auch gespannt und neugierig umher. Fertig wurden sie erst tief in der Nacht. Denn frische Würste mussten gestopft werden und Teig musste gerollt werden. Und jeder Fetzen im Haus musste für Weihnachten gewaschen werden. Was für ein Dunst da war. Und Duft von Gewürzen und Klang von Pfannen und Lärm von den Öfen. Denn die Öfen gingen auf und die Öfen gingen zu und Kuchenbleche kamen hinein und Kuchenbleche kamen heraus. Die Kinder machten Männer und Frauen aus braunem Teig, der schließlich ganz schmutzig wurde. Die Mutter trug eine weiße Schürze. Stella, ruinier deine Hände nicht. Fritz, Fritz, es muss doch getan werden. Ich muss Eiweiß auf das Gebäck streichen und den Lebkuchenmännern Augen machen. Jetzt komm ich dran! Jetzt! Küsters Tine rührte weiße Kuchen und hielt die Tonschüssel zwischen den Schenkeln festgeklemmt. Denn für die weißen Kuchen brauchte man Kräfte. So, jetzt will ich. Oi. Gib mir den großen Löffel. Frau Pastor, wenn Sie meinen, ja. Nochmal Pistole, Frau Pastor. Das macht warm. Und sie legte den großen Löffel wieder beiseite. Lisbeth, Lisbeth, ach, wie bist du süß und nett, so süß und nett. Lisbeth, Lisbeth, sieh mich früh und spät, la, la, la, la. Sie sangen alle mit in Dunst und Qualm, die Mägde und die Kinder und Tine. Aber die Mutter war schon im Wohnzimmer. Tine! Tine! Komm her zu mir! Lass die anderen! Sie war in den Schaukelstuhl gesunken. Sie war müde geworden von all den Nichtigkeiten. Tine, holst du mir die Briefe aus dem Sekretär? Gerne. Den ganzen Packen? Ja, alle. Das waren alle Jugendbriefe der Mutter. Von ihrer Mutter und von ihren Freundinnen. Und von ihrem Vater. Da, da sind sie. Danke. Schau dir an, wie vergilbt sie sind. Man sollte es nicht glauben, aber meine Jugend ist vergilbt. Passé. Komisch. Die Schrift sieht aus, wie mein Vater aussah. Streng. Und ein bisschen hölzern. Der alte Postmeister mit der hohen Halsbinde. Sieh nur, das große Haar ist so lang wie seine Nase. Pastor, ich... Bleib natürlich. Ich will sie nicht lesen. Nur bei mir haben. Mein Vater war einer von den richtigen Beamten. Einer von denen, die immer glauben, sie müssten brummig sein, wenn sie im Dienst waren. Die Bauern riefen ihn Vater, aber sie zitterten vor ihm. Und meine Mutter, die war so zart und fein, als hätte sie überhaupt keinen Körper. Die Gicht hatte sie in den Rollstuhl gefesselt. So bleich. Bleichen Angesichts. Und ihr Mund war einer von den Mündern, die nicht gern sprechen. Er bewahrte seine Geheimnisse, ja. Sie schwieg sich aus. Aber das lernen wir wohl alle. Riech mal, den packen hier. Tine, na? Verwelkte Veilchen. Ja. Das sind die Briefe von ihren Freundinnen. Ja. Die Mädchen vom Weißen Hof, wo ich erzogen wurde. Wir hatten unsere Zimmer ganz oben im Turm und wenn wir unsere Fenster öffneten, sahen wir das Meer. Das Meer? Gott weiß wie, aber sie haben es alle schlecht getroffen. Sind alle falsch verheiratet worden. Es ist ihnen übel ergangen. Sie sind verstreut über die Welt in Städten und fernen Ländern, wo sie als Baronessen und Gräfinnen sitzen und das Einzige, was sie bewahrt haben, das ist das Geld. Und die Vornehmheit. Sie hatten zu heißes Blut. Ich glaube, sie hatten die Liebeskrankheit in der Familie. Die Liebeskrankheit? Oh ja, die möchte ich auch mal haben. Tine, Tine, wünsch dir das nicht. Das kommt schneller, als du denkst. Erzählen Sie von Ihrer Verlobungszeit. Bitte. Ja, das war... Tine, ich kam ja aus der Provinz und ich wusste nichts und ich kannte nichts und ich war fremd in dem alten Haus der Exzellenz in Kopenhagen und es war ein Leben mit ewig brennenden Kronleuchtern und Schwiegermutter im schwarzen Samt und die alten Familienwappen auf alle Kissen gestickt und Silberkannen auf Etageren zur Schau gestellt und Gemälde so feierlich an den Wänden. Wie in einer Kunstsammlung. Ich ging ganz verschreckt umher. Aber beim Verlobungsessen, als sie einander zuprosteten und die Exzellenz selber das Gedicht gemacht hatte, da schlich ich mich hinaus und setzte mich auf die Treppe und da saß ich und weinte. Das Gesicht in den Händen und weinte und weinte. Der Diener fand mich dann. Er musste den Vater holen. Nein, ich will nicht hin. Nein, Fritz, sagte ich. Lass mich nach Hause, lass mich nach Hause. Und ich weinte und als sollte ich mein Leben verlieren. Sachen, an die man niemals denken sollte. Es ist doch immer gut, ans Glück zu denken. Nein. Die Erinnerung daran tötet. Aber obi Himmel, war es Schlittschuh zu laufen. Was machen denn die weißen Kuchen? Die Kuchen? Sind sie fertig? Und die Lorbeerblätter müssen auf die Sülze gelegt werden. Unbedingt muss das getan werden. Unbedingt. Aber es ist ja schon alles getan. Aber der größte Tag der Mutter war der Tag vor Heiligabend. Denn das war der Tag der Armen. Vom frühen Morgen an, und das war sicherlich der einzige Tag im Jahr, an dem sie so zeitig aufstand, hatte die Mutter Reis in Tüten und Kaffee in Beutel und Kandis daneben gelegt. Eine Waage stand auf dem Tisch und Tine wog ab. Gerecht sollte es zugehen. Und gleich fiel in jede Tüte. Aber die Mutter schüttete zu und nie stimmte es. Gott im Himmel, als ob öfter als einmal im Jahr Weihnachten wäre. So um den Nachmittag herum kamen die Leutefrauen angeschlurft. Sie stellten die Holzschuhe im Flur in eine Reihe und sie kamen auf schwarzen Socken ins Zimmer und bekamen ihr Geschenk. Vielen Dank. Bitteschön. Recht herzlichen Dank. Bitte, Frau Bier. Vielen Dank, Frau Bier. Frau Sedermann, Dankeschön. Bitte. Und gaben eine schlaffe Hand. Frau Sedermann, Dankeschön. Wenn die Leutefrauen wieder draußen waren, sank Mutter in einem Lehnstuhl zusammen, ließ alle Fenster aufreißen und ließ Eau de Cologne verspritzen. Ihr Lieben, die saubersten stinken nach Schmierseife. Maren, wischen Sie alle Türklinken gründlich ab. Am nächsten Tage wurden die Weihnachtstische gerichtet. Das war mühsam und die Mutter hatte lange damit zu tun, denn jeder sollte gleich viel haben. Tine, was soll man sich nur für Lars Großknecht ausdenken? Weißt du was? Lauf hinein in das Zimmer von meinem Mann. Wir stehlen 10 Zigarren. Tine schlich sich in des Vaters Zimmer. Noch nicht! Gleich, gleich! Hier sind sie. Tine hatte die Zigarren. Gott sei Dank. Nun binden wir sie mit einem roten Band zusammen. Der Baum wurde angezündet. Da war nur Silber und Silber und lauter weiße Lichter. Die Mutter ging rund um den Baum herum. Tine stand auf einer Leiter. Da ist noch eins. Sie konnte nie genug Lichter haben. Und sie setzte sie allzu dicht auf die Zweige. Aber wir setzen ja den Baum in Flammen. In einem Jahr hatten sie den Baum in Flammen gesetzt. Er loderte einen Augenblick auf. Alles Silber flammte auf und verkohlte. Da oben. Und die Mutter sah zu, den Widerschein im Gesicht. Wie schön, sagte sie. Ja. Dann fingen die Zweige Feuer. Es gibt einen Brand, rief die Mutter. Ja, den gibt es, sagte Tine, die in den Flur rannte und zwei Wollschals holte, die sie über den brennenden Baum warf. Stella, sagte der Vater, du bist auch zu unvorsichtig. Fritz, sagte sie und hob ihr Haupt, als sähe sie immer noch den schönen und aufflammenden Baum vor sich. Fritz, es war so schön. Tine, da ist noch eins. Wo? Dort, dort. Das ist aber wirklich das Letzte. So. Fertig. Alle Lichter zwischen dem glitzernden Silber waren angezündet. Das ist das 13. Weihnachtsfest, das wir hier feiern. Jetzt machen wir auf. Frohe Weihnachten, Kinder! Wo ist mein Tisch? Wo ist mein Tisch? Da drin! Da ist dein Tisch. Dort ist dein. Schaukelpferd! Ich habe einen Rollwagen! Das Gesicht der Mutter strahlte. Dann standen die Kinder im Haufen um sie mit hochgereckten Armen. Mami, und jetzt ist unser Baum! Oh ja! Ja, genau! Die letzten Geschenke lagen in viel Papier verpackt am Christbaumständer. Die Mutter kroch auf dem Boden herum, während sie sie hervorholte und die Pakete in ihre Arme sammelte. Jetzt hatte sie sie. Und sie stand mitten zwischen den Kindern auf. Mach auf, die Arme! Und sie warf sie, wie aufs Gratewohl, den Kindern in die ausgestreckten Arme. Schön! Der Vater war in die offene Tür getreten. Gegen den Türpfosten gelehnt, stand er stumm und betrachtete die Mutter und seine Kinder. während ein Schimmer von Zärtlichkeit oder vielleicht nur von Bewunderung einen Augenblick in seinen Augen aufleuchtete. Und dann holte Mutter die Leute herein. Sie hatten sich schon auf dem Flur versammelt. Die Mägde gingen auf Socken und die Knechte hatten Stiefel an. Einer nach dem anderen kam herein, sehr langsam, mit einem komischen Satz über die Türschwelle, als sprängen sie über eine Barrikade. Ihre Gesichter sahen aus, als sollten sie zum Abendmahl. Sie bekamen die Geschenke und sie dankten und brachten sie, auf die Gaben der anderen schielend, gleichsam in Sicherheit, rings in die Winkel. Und jetzt wollen wir singen. Er fiel hin und weinte, und Mutter nahm ihn hoch und setzte sich hin mit dem Kleinsten im Schoß. Sie hörten auf zu tanzen. Die Leute zogen ab. Tine machte sich daran, die Kleinen ins Bett zu bringen. Die Mutter saß auf demselben Fleck. Auf dem Boden, den Kopf gegen ihre Knie gelehnt, lag der älteste Junge, während die Lichter ausgingen, eins nach dem anderen, und der Glanz des Silbers matt wurde. Mutter, jetzt stirbt der Christbaum. Ja, mein Junge, jetzt stirbt er. Gute Nacht, Mutter. Die Mutter saß einsam. Die letzten Lichter flammten auf wie ein Feuer und verloschen. Der Baum war dunkel. Ich sitze hier. Tine, nimm den Laden vor der Tür weg und mach auf. Die Mutter hatte sich erhoben und einen Schal um ihre Schultern gelegt. Still trat sie hinaus auf die schneebedeckte Gartentreppe. Tine folgte ihr. Vor ihnen lag der Garten, weiß und stumm. Die Mutter stand lange mit emporgewandtem Gesicht und starrte hinauf zu den Sternen. In die Sterne zu starren war ihr fast eine Leidenschaft. Lange konnte sie stehen und zählen, wie viele sie auf einem Haufen sehen konnte. Frau Pastor, wo ist der Stern von Bethlehem? Die Mutter antwortete nicht. Ich habe sie alle nach meinen Freunden benannt. Da oben bin ich zusammen mit allen meinen Freunden. Da ist der Stern meiner Mutter. Siehst du ihn? Ja. Und das da, das ist Alices Stern, weil er so traurig ist. Es gibt viele traurige Sterne. Die liebe ich am meisten. Man hörte keinen Laut in dem weißen Garten. Die Felder schliefen. Schweigend wanderten die Sterne über ihnen. Stella! Stella, du erkältest dich! Ich sehe mir nur die Sterne an, Fritz! Das da ist Fritzens Stern. Und sie ging still hinein. An den Winternachmittagen machte die Mutter mit den Kindern Besuche. Alle Kinder plapperten, während sie durch die Allee gingen, um die Mutter herum wie ein Schwarm Jungvögel. Oben, am Ende der Allee, wohnte der Schulze. Fein und sauber und weiß lag groß und breit der Hof, mitten auf dem weißen Feld, durch ein grün gestrichenes Tor verschlossen. Die Frau des Schulzen, Madame Hansen, ging sofort in die Küche. Man war noch keine 10 Minuten bei Hansens, da bogen sich die Tische schon. Es gab immer Rippchen und rote Beete, dazu Sülze. Die Schnitten waren so groß wie Landkarten. Der Schulze war ein dicker Mann, der einen Rock fürs Abendmahl und den Markt in Augustenburg besaß, aber sonst in Hemdsärmeln ging. Er sagte nie etwas, lachte aber immer, dass sein ganzer Körper sich schüttelte. Jahre waren hingegangen und es ging bei Schulzens zu wie immer. Aber eines Tages, in der Dämmerung, schleppte sich etwas wie ein schweres Bündel ins Wohnzimmer bei uns zu Hause. Und das Bündel, das war nichts anderes als Tücher und ein großer Schal und ein kleiner Schal, kam nicht weiter als zum Stuhl beim Bücherschrank. Und da fiel es nieder. Aber Madame Hansen, Madame Hansen, der Amtsdienst. Was ist denn passiert? Mein Sohn ist tot. Mein Anders Nils. Oh Gott. Madame Hansen, weinen Sie doch nicht so. Ich muss auch mit dem Pastor sprechen. Ja, ja. Madame Hansen, ja, ja. Geben Sie mir den Schal. Ich muss mit dem Pastor sprechen. Kommen Sie. Fritz! Aber Madame Hansen, was ist denn? Madame Hansen, kommen Sie, kommen Sie. Gott, wie sie weinte. Wie sie weinte. Wenn man sie bloß aus den Schals hätte herauskriegen können. Die Mutter und der älteste Junge sollten hinauf und den Sohn des Schulzen sehen. Er war durch einen Fehlschuss umgekommen. Es war, als höre man keinen Laut im Hause. Der Hund bellte nicht und das Federvieh war eingesperrt. Der Schulze empfing die Mutter und den Jungen in der Tür. Er hatte einen schwarzen Rock an und seufzte. Die Mutter und der Junge gingen durch die Zimmer, in denen alle Türen offen standen. Im großen Zimmer stand der Sarg. Dort war so ein gelbliches Licht, das entsteht, wenn Laken vor den Fenstern hängen. Der Schulze nahm das Tuch vom Gesicht des Toten. Da lag still der Sohn. Zu Hause in der Gesindestube hatten sie gesagt, dass es vielen Mädchen mit Anders Nils übel ergangen sei. Denn er hatte so einen weiblichen Mund, hatte der Großknecht gesagt, gegen den die Mädchen nicht ankonnten, und ein paar Beine, an denen sie sich nicht satt sehen konnten. Aber jetzt lag er so still. Es war richtig, als wäre gar kein Ausdruck in seinem Gesicht, nur Kälte. Die Mutter sah lange auf das Gesicht des Toten. Dann deckte sie selber das Tuch darüber. Die Frau des Schulzen war nicht im Zimmer gewesen. Sie ging in schwarzen Socken in ihrer Küche umher. Als die Mutter und der Junge in die Vorderstube kamen, war der Tisch gedeckt. Er war voll von Essen. Die Frau ging herum und bot an. Die Türen standen offen bis zu dem düsteren Totenzimmer. Der Schulze aß versonnen, Stück um Stück. Geredet wurde nicht. Die Frau des Schulzen hatte sich an die Tür gesetzt. Sie hatte nicht ein Wort gesprochen. Aber als die Mutter gehen wollte und zu der Frau hinkam und auf Wiedersehen sagen wollte, merkte sie, dass die Arme am ganzen Leibe zitterte. Sie blickte zu Boden und als sie zu sprechen versuchte, bekam sie kaum die Worte heraus. Es war... Es ist ja... Es ist ja so viel, was... Aber, Frau Pastor, ich wollte... Ich... Bitte, ob Sie ein bisschen an der Leiche singen. Bitte. Die Mutter antwortete nicht. Sie legte nur still wieder ab und sie gingen alle vier hinein, durch das Zimmer, durch das Mittelzimmer, in das gelbe Licht hinein. Der Schulze brachte ein großes Gesangbuch. Aber die Mutter sang ins Leere und ohne auf den toten Sohn zu sehen. Mich verlangen nach einem seligen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend. Ich hab Lust ab zu scheiden von dieser argen Welt. Sehn mich nach ew'gen Freuden, o Jesu, komm nur bald. Du hast mich ja Blut gekostet, drauf ich mein Hoffnung stell. Warum sollt mir denn grauen vor Hölle, Tod und Sünd? Die Frau legte das Tuch über das Gesicht, der Schulze ging mit ihnen über den Hof, er öffnete das Tor und schloss es. Die Mutter und der Junge kamen auf den Weg hinaus. Mutter, du warst so weiß im Gesicht. Komm jetzt. Als sie nach Hause kamen, war die Mutter schweigsam und durchgefroren. Fritz, der Mensch hat keine Seele gehabt. Stella. Nein. Er hat nur Blut gehabt. Und nun ist es kalt geworden. Die Menschen sollten immer alt werden, ehe sie sterben müssen. Stella, wie sprichst du nur? Doch, es ist wahr. Denn dann haben die Leiden ihnen immer eine Art Seele gegeben. Die Jugend hat nur Blut. Ich kann das Gesicht nicht vergessen, in dem nichts war. Die ganze Insel kam zum Begräbnis. Wenn man am Hofe des Schulzen vorbei war, lagen die kleinen Leutehäuser hinter ihren Hecken. Ihre Fensterrahmen waren grün gestrichen und ihre Türen waren grün, aber sie selbst waren weiß, mitten im Schnee. Im allerletzten Haus wohnte Elsebeth. Sie war die Älteste im Dorf. Sie war sicher 100 Jahre. Es war so still im Zimmer, dass es den Kindern schien, nicht einmal die Katze vage zu schnurren. Guten Tag, Elsebeth. Elsebeth nickte der Mutter zu, wenn sie kam. Guten Tag. Ja, ich sitze hier. Sie sitzen ja gut, Elsebeth. Ja, man sitzt und wartet. Erst lebt man, dann denkt man zurück. Und zuletzt sitzt man nur und wartet. Alte Leute werden klug. Ja, ja. Aber es nützt ihnen nichts, Madame. Und den anderen auch nicht. Dem Blut ist Blut. Und das will sieden, bis es matt oder kalt wird. Er wird auch noch mal Blut genug bekommen, der Junge. Blut genug und Tränen genug bekommt man zur selben Zeit. Was sagt die Mutter? Ja, dann kommt die Zeit der Muttersorgen. Aber das geht vorbei. Was sagt sie? Es gibt Mütter, die sterben, wenn ihre Kinder klein sind. Die haben es am besten. Aber zuletzt, da denkt man nur, was das Ganze soll. Was meint sie, Elsebeth? Doch, Madame, denn Gott ist zu groß. Und er kann auch nicht mit uns zu tun haben. Wir wissen es nicht, Elsebeth. Doch, Madame, denn wir sind zu klein. Und er kann halt keine Zeit haben, dass er was mit uns zu tun hat. Mutter, Mutter, ich habe schon ganz kalte Füße. Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen, Elsebeth. Ja. Da steht der Fliederbeersaft. Ja, da. Danke, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie da alles gesagt? Sie hat von dir gesprochen. Wenn der älteste Junge allein draußen war, ging er, sobald er zu Elsebeths Haus kam, immer auf die andere Seite des Weges. Denn es war ganz, als hätte er Angst. Den Mittelpunkt des Dorfes bildete der Kirchplatz. Dort lag der Krug und war weiß wie die Kirche, sein Nachbar. Links war die Schmiede, und rechts kam man zur Schule. Die stützte sich beinahe freundlich an der Kirche hoch und lehnte sich an sie und was ihrer war. Die Treppe zur Schule war mit Sand bestreut. Die Tür zu dem Haus saß so sachte in den Angeln. Gleich im Flur blitzte alles, die Wände, die Dielen, die Decke blitzten. Da war niemand, der die Schmierseife unter seinen Händen so zum Glänzen brachte wie Küsters Tine. Rechts im Flur lag das Schulzimmer. Es war von ständigem Summen erfüllt. Guten Tag, Küster. Guten Tag, guten Tag. Na, Kinder. Guten Tag, Frau Pastor. Setzen. Sie haben es aber schön mollig. Ja, unser Kachelofen bullert ordentlich. Ach so. Die Kinder saßen in Reihen, jedes auf seiner Seite, wie Mannsleute und Weibsleute in der Kirche. Sie schwitzten und rochen von all der Weisheit. Der alte Küster rauchte dabei Pfeife mit starkem Tabak und schwitzte mit. Links lag die Wohnung der Küstersleute. Nein, kommen Sie doch herein, Frau Pastor. Es ist ja geheizt. Der Himmel bewahr mich, wie das in der Schule mieft. Die Mutter ließ sich in einen Stuhl fallen. In keine Stühle ließ man sich so leicht fallen wie in die bei Küsters. Das sind die Kinder. Zu Hause behauptete die Mutter, dass der alte Küster verstohlen mitmiefte. Aber bei Ihnen hier duftet es nach Weihrauch und Rosenblättern. Oh, köstlich. Nein, dass Sie gekommen sind, Frau Pastor. Der Himmel bewahr mich, wir kommen doch jeden Tag zweimal. Dessen Kaffee gefällt? Ihre Kaffeekanne kommt ja wohl nie vom Torf herunter. Es kommen ja so viele liebe Menschen. Gott sei Dank, man ist eben bekannt. Ja, man muss eben zu Ihnen hin. Es ist, als würde man immer erwartet. Tine, deck den Tisch. Ja. Nina, Friederik, kommt jetzt, hinsetzen. Die Küsters Frau war schon mit dem Waffeleisen zugange. Ach, wie schön. Sollen wir etwa Waffeln kriegen? Au ja, Waffeln! Waffeln! Die ersten Waffeln kamen herein und der Kaffee dampfte. Die Mutter setzte sich mit einem Plumps in das Rosshaarsofa, gerade unter das Bild von König Friederik dem VII. Er hing da zwischen seinen beiden rechtmäßigen Gemahlinnen. Pass auf deine Tasse auf, Junge. Ich mach doch gar nichts. Ach Jesus, lassen Sie ihn sitzen. Alles macht er gleich ungeschickt im Leben. Das wird sein Unglück werden. Er hat es vielleicht nicht von Fremden geerbt. Aber die. Nein, nein, es ist wahr. Meine Hände sind schön, aber sie sitzen verkehrt in den Gelenken. Sie sind ja auch nicht für das Gewöhnliche gemacht. Nein, aber mit solchen Händen kann man sich auch nicht wehren. Greifen Sie doch zu, Frau Pastor. Die Waffeln werden ja ganz kalt. Tine, gib mal den Kindern was. Yeah. Köstlich. Das freut mich. Frau Pastor, was gibt es denn Neues von der Gräfin Danner? Die Gräfin Danner war der ständige Gesprächsstoff in der Gemeinde. Der Himmel bewahr uns vor dem Frauenzimmer. Warten Sie nur, wenn der König und seine Gräfin wieder einmal nach Sonderburg kommen. Sie ist wirklich sehenswert. Mhm. Sie soll ja so tief ausgeschnitten gehen. Ja, solche Fleischbärte. Aber die zeigt man doch nicht einmal seinem Spiegel vor. Aber tüchtig ist sie. Das sagt sogar mein Schwiegervater. Wie geht's denn seiner Exzellenz? Oh, danke, recht gut. Er sagt, die Gräfin lauscht während der Staatsratsversammlung an der Tür und hinterher gibt sie der Zeitung einen Bericht. Oh. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Mein Schwiegervater hasst die Person, wie er immer sagt, aus tiefstem Herzen. Aber am schönsten ist die Geschichte von der Bootsfahrt. Erzählen Sie. Erzählen Sie, bitte. Der König und die Gräfin waren draußen auf den Friedrichsburger Kanälen und ließen sich rudern. Und plötzlich wurde seine Majestät wütend. Warum? Ich weiß nicht. Er rief, schmeiß sie in den See. Oh Gott, ja, schmeiß die alte Schartel ins Wasser, rief er. Aber die Leute zögerten natürlich und trauten sich nicht. Aber dann kommandierte seine Majestät zum Teufel, schmeißt die Vettel in den See. Und die Gräfin musste in den See und ans Ufer warten. Na, das ist aber auch. Aber das ist doch seine große Liebe, die Gräfin. Das ist sie wohl. Ja, ja, die Liebe, Kind. Das ist was, über das man nicht nachdenkt. Die kommt... und geht. Ja, so mag es sein. Sie kommt und sie geht. Aber es gibt wohl Menschen, denen sie die Tür verschließt, weil sie, wenn die Liebe nicht zu Hause ist, sich nicht gedulden und abwarten, bis sie wiederkommt. Das klingt ja traurig. Ja, das müssen Sie singen. Wegen der Begräbnisse. Da müssen Sie üben. Ja. Tine, jetzt wollen wir auf den Friedhof. Ja. Das tat sie oft in der Dämmerung. Oder eben zur Abendzeit. Aber immer mit Tine und den Kindern im Gefolge. Sie zogen sich an und sie gingen durch die blitzende Küche hinaus in den Garten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schneebedeckt lag der Garten. Reif lag auf den Zweigen. In der Kälte glitzerten seine Sternchen. Passen Sie auf Ihre Rosen auf. Die sind zugedeckt. Sie öffneten die Pforte und sie kamen auf den Friedhof. Pfade waren in den Schnee getreten. Wo die Gräber waren, zeigten die Kreuze. Die Mutter und Tine gingen voran, die Kinder trotteten hinterher. Licht gaben nur die Sterne über ihnen. Tine und die Mutter sprachen von denen, die im letzten Jahr gestorben waren und nun im Grabe lagen. Sie sprachen vom Sohn des Schulzen. Ja, er hatte so manche erwischt. Das sagt man. Und Gott weiß, was sie an ihm fanden. Die Bienen, Tine, merken, in welchen Blumen Honig ist. Tja, vielleicht. Es war schon Liebesstoff in ihm. Und nichts anderes. Ihr Gesicht war zu ihren Sternen emporgewandt. Tine, es gibt im Leben nur die beiden Dinge. Die Liebe und den Tod. Mutter, mir ist kalt. Sie erreichten das große Portal. Tine schob den Riegel zurück. Sie gingen nach Hause, die Kinder an ihrer Seite. Es war ganz und gar still. Und alle Häuser waren verschlossen. Menschen begegneten sie nicht. Und die Hunde kannten sie. Es konnten Zeiten kommen, in denen die Mutter las. Die Tür des Bücherschrankes stand nicht mehr still, wegen all der Bücher, die sie herausholte. Der Kutscher fuhr nach Sonderburg und der Kutscher brachte Bücher. Sie saß immer an derselben Stelle, am Fenster, in ihrem Lieblingsstuhl, unbeweglich. Das Buch lag auf ihrem Nähkästchen. Den Kopf hielt sie in den Händen. Die Kinder hörte sie nicht, um das Haus kümmerte sie sich nicht. Sie tauschte nur Buch mit Buch. Solltest du nicht ausgehen? Ich lese. Willst du nicht zu Küsters? Du siehst doch, ich lese. Sie nahm Bücher aus den Regalen des Vaters. Sie las Naturwissenschaft und Dogmatik. Sie las und las. Solltest du nicht wirklich ausgehen? Morgen. Du sagst das jeden Tag. Ja, aber ich lese doch. Sie las wie ein Säufer, der sich berauscht und seinen Rausch verlängert und nicht erwachen will. Tine kam in der Dämmerung. Sie war ganz verzweifelt, solange die Mutter den Leseraptus hatte. Was haben Sie getrieben? Ich habe gelesen. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wovon schreiben denn die Dichter? Sie schreiben schöne und dumme Worte über das, was wir alle wissen und woran zu denken wir uns alle gewöhnt haben. Über anderes schreiben sie nicht. Alle Bücher beschreiben ja die Liebe. Ne, gerade das tun sie nicht. Doch, gewiss. Nein, Tine, gerade da verfälschen sie uns das Leben und sie rauben uns den Mut, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Was für eine Wahrheit. Der Wahrheit. Ich kenne sie, aber die Dichter sollten den Mut haben, sie zu sagen. Ich suche nach einem, der gewagt hat, sie zu sagen. Sie schreiben Lügengeschichten, die wir selbst machen können. Sie schustern Verse zusammen, wie wir sie selbst drechseln und zum Klavier singen könnten. Aber die Wahrheit sagen sie nicht. Die Buchhändler kennen sie vielleicht. Die lächeln immer so verbindlich, wenn man ein Buch kauft, als wollten sie sagen, meine Güte, dass du nicht klüger bist. Aber bitte sehr, kauf nur eine neue Lüge. Was mich wundert, ist, dass alle so dumm sind, dass nicht einer von ihnen allen klug genug ist, sich steigen lassen zu wollen, weil er die Wahrheit gesagt hätte. Ja, aber welche Wahrheit? Der Sohn des Schulzen, kannte sie. Aber er konnte nicht buchstabieren. Und er war wohl auch zu faul, um ein Dichter zu werden. Ja, faul war er zu allem, ausgenommen, die Leute ins Unglück zu bringen. Er brachte sie nicht ins Unglück. Er liebte. Und er hörte auf zu lieben, wenn es vorbei war. Wenn es vorbei war? Ja, das Verlangen, die Begierde. Tine, das ist das Geheimnis und es gibt nichts als den Trieb. Er allein ist Herr und Meister, er allein. Aber lass uns nicht mehr davon sprechen. Warum sollte ich die Wahrheit sagen? Die Tage wurden länger und in Mutters Vase auf dem Nähtischchen standen Schneeglöckchen. Tine war so geschickt, sie unter dem Schnee zu finden. Sie kannte die Stellen, wo sie wuchsen und sie wühlte und wühlte, bis sie sie fand. Das ganze Haus wurde voll von Schneeglöckchen. Selbst die Mägde hatten eine Vase voll in ihrem Fenster stehen. Es war ein vergittertes Fenster. Die Mägde wohnten wie in einem Gefängnis. Aber die Knechte schlichen sich doch durch die Tür hinein. Das Frühjahr meldete sich, die Schwalben kamen und die Anemonen schossen im Hain hinter dem Gartenhaus empor. Da war es Mutters Lust, auf den Wiesen herumzustapfen. Das Eis lag noch in Stücken wie kleine schwimmende Inseln. Mit gelüpften Röcken stand die Mutter mitten auf den Schollen. Tine! Tine! Es bricht! Es bricht! Tine stand mitten im Schlamm, bis zu den Knien geschürzt, auf das Schlimmste gefasst. Bums, da lag der älteste Junge. Nur sein kurzgeschorener Kopf guckte aus dem Wasser. Guck mal, er sieht aus wie ein Seehund. Tine, hol ihn raus, dass Fritz nicht sieht. Tine bekam den Jungen zu packen, dass er dabei brüllte. Die Mutter flog von Scholle zu Scholle, während sie mit den Armen schlug wie ein Vogel, der zum Fliegen ansetzt. Lars Großknecht und ihre Schweizer kamen heraus, um zuzusehen. Die Frau Pastor, die springt zum Teufel noch mal genauso gut wie die, die durch den Reifen springen. Die Zirkusdamen in Flensburg. Ja, das tut sie. Verdammt noch mal. Nö, das kann ich ja nun nicht finden. Der Frau Pastor, ihre Beine, die sind ja nun wirklich so dünn wie die von unserer Ziege. Was das anbetrifft. Die Mutter sprang auf den Schollen herum, bis es dämmerte. Dann setzten sie und Tine sich auf eine Bank am Wegrande. Jenseits des Weges standen Pappeln. Wie lodernd die Sonne untergeht. Ja, es wird Sturm geben. Sie standen beide auf. Auf der Hoftreppe trafen sie den Vater. Wie rotbäckig du bist. Oh ja, ich bin ja auch ganz von der Schmiede hergerannt. Stella, denk an deine Brust. Ja, ja. Es war dunkel in allen Zimmern und alle Türen standen offen. Setz dich hin, Tine. Und Tine setzte sich, den Kopf gegen den Klavierschemel gelehnt, zu ihren Füßen. Die Finger der Mutter liefen über die Tasten hin. Aber es ist, als könnte ich nicht ertragen, mehr als eine Stunde hintereinander glücklich zu sein. Das Frühjahr kam. Die Tage wurden milder und in den Zimmern zu Hause standen alle Schalen voller Veilchen, die dufteten. Und im Küchengarten kamen feine Blätter in den langen Reihen der Stachelbeerbüsche hervor. Die Erde der Äcker wurde glänzend schwarz, die Krume lag fruchtbar und feucht und blank. Die Frühjahrssaat drängte in grünem Gewimmel hoch. Die Bäume bekamen Blätter und alle Knospen sprangen, während die Luft satt und schwerer ruhte. Die Mutter hatte die Wandersucht. Sie ging und ging. Im Garten sprossen die Lilien. Hoch und schlank würzten sie die dämmernde Nacht mit ihrem süßlichen Atem. Vom Teich stieg der Dunst auf, voll Erdgeruch. Um das weiße Gartenhaus wanden sich glänzend die Rosenranken und die Blätter entfalteten sich und verbreiteten ihren sinnetreffenden Wohlgeruch. Und überall, auf allen Dächern, flogen die weißen Tauben zusammen, während in Pappeln und Büschen die Vögel einander lockten. Die Mutter ging mit Tine hinter der Kirche herum durch den Hain, Paradies hieß er, zum Hügel hinauf. Sie pflückte stumm einen Strauß von tauigen Blumen. Häuser und Höfe sahen sie zu ihren Füßen und die Umrisse der weißen Kirchen, die ausgewischt schienen in der schwangeren Feuchtigkeit vom Dunst der Erde. Wie schwer die Luft ist. Das ist der Holunder. Lass uns zum Friedhof gehen. Sie öffneten die Pforte und traten ein. Der Duft der Blumen schien noch dichter hinter den weißen Mauern zu liegen. Ringsumher standen stumm die Kreuze. Mir geschehe nach deinem Wort. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Jetzt haben Schulzens das Grab erhöht. Ja. Sie beugte sich nieder und vorsichtig legte sie den Strauß, den sie trug, auf den frischen Hügel. Der ist von denen, denen er das Glück brachte und die weinen mussten. Ist das Ein Dank? Eine Fledermaus flog vorbei und die Mutter fuhr zusammen. Komm. Routine. Routine, leben die Toten? Da sind ja nur die Knechte mit ihren Mädchen. Die Mutter kam heim. Es war zwielichtig und alle Türen standen offen. Hanne? Maren? Hanne? Maren? Aber niemand antwortete. Nur die Heimchen zirpten in der Waschküche und am Ofen. Hanne? Sie sahen nur ein paar Schatten, die zum Teich hinabflohen. Sie schloss die Tür und sie ging langsam hinein. Viel von den Fensterscheiben Licht auf ihr Gesicht sah man, wie bleich sie war. Sie setzte sich in ihren Stuhl und mit gefalteten Händen starrte sie in den leeren Raum. Ist da niemand? Doch, ich. Oh. Ich sah dich nicht. Ich rief vorhin, aber hier ist niemand. Nein. Ja, wo sind Sie denn? Was treiben Sie denn alle miteinander? Es ist Frühling, Fritz. Du musst sie im Hause halten. Das ganze Haus steht abends leer, das geht nicht. Es ist die Erde, die Lehrmeister ihrer Kinder geworden ist. Wie weit du dich entfernt hast. Fritz, die Natur ist stärker und es ist die Erde selbst, die sie treibt. Ja, Fritz. Je mehr ich nachdenke, desto sicherer sehe ich es. Es gibt nur ein Gesetz. Das Einzige, dass das Leben fortgesetzt werden will. Das glaube ich. Fortgesetzt? Zu welchem Ziel? Das Ziel. Das Ziel ist, dass gezeugt werden soll. Und warum? Ich weiß es nicht. Gibt es nicht Billionen Sterne? Die folgen wohl diesem Ziel. Warum, Fritz, sind die Menschen so eitel? Sind wir nicht die geringsten Knechte in einem großen Haus, vor dessen Herrschaft wir nie vorgelassen werden? Lass uns unsere Tränen verbergen. Wir leiden und bereiten Leiden, mehr wissen wir nicht. Und dein ganzes Leben widerspricht dem, was du sagst. Glaubst du denn nicht, dass ich weiß, dass dein ganzes Leben ein einziges Aufopfern ist? Fritz, wenn man sich über die Leere des Lebens klar geworden ist, muss man sie ausfüllen. Mit etwas Gleichgültigem. Ist denn auch das Aufopfern gleichgültig? Ja, vollständig. Oder macht zum Beispiel mein Aufopfern wirklich dein Leben reicher? Es gibt vielleicht an manchen Stellen ein Scheinleben. In der Kunst, in der Aufopferung, in der Arbeit, in der Freundschaft, in der Tat. Nur an einer Stelle ist das Leben, dort, wo die Natur es gewollt hat. Jetzt kommen sie wieder. Wo wart ihr denn? Das ganze Haus ist leer, die Türen stehen offen. Ich rufe und rufe und keiner ist da. So geht das ja nicht. Gute Nacht, Herr Pastor. Jedes Jahr im Frühsommer, zur Mittagszeit, musste Tine herunter in den Garten und sehen, ob die Rosen aufgegangen waren. Das waren die wilden Rosen um die weißen Säulen am Gartenhaus der Mutter. Doch, die kommen schon noch. Voriges Jahr sind sie nicht gekommen. Und da gab es auch keine Erdbeeren. Rosen und Erdbeeren, die gehörten zum Geburtstag der Mutter. Am Tag davor wurde geschafft wie zur Weihnachtszeit. Tine buk und Tine knetete. Alle Küchenfenster waren aufgerissen und Maren, Wäschermädchen, die einen Wollrock eigener Arbeit trug, schwitzte aus allen Poren. Am Geburtstagsmorgen kam Tine um 5 Uhr an. Das Erste, was sie tat, war die Butter einsperren. Sie drehte den Schlüssel 2-mal um in beiden Türen. Die Kinder waren nach 6 Uhr nicht mehr im Bett zu halten. Sie wollten aufstehen. Die Mutter hatte auch keine Ruhe in ihrem Bett. Sie sprang barbeinig auf den Fußboden und donnerte gegen die verschlossene Tür. Ja, ja! Sie müssen noch mal oben bleiben! Dann lief Tine mit dem Kranzkuchen herunter zum Gartenhaus. Die Mägde hinterher mit rot bemalten Blumentöpfen in den Händen. Sie schenkten der Frau Pastor jeden Geburtstag Goldlack. Im Mägdezimmer mit der vielen Nachtwärme großgezogen. Alle Geschenke auf dem Tisch standen auf ihrem Platz und die Kinder und Tine nahmen die Pracht in Augenschein. Der Vater kam die Hecke entlang gewandert. Still legte er sein Geschenk auf den Tisch, halb verborgen, und ging. Jetzt können wir die Frau Pastor holen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Frau Pastor. Komm mit, komm, Mutter. Das ist was von mir. Sie standen auf den Zehen, um ihr die Geschenke reichen zu können. Einen Augenblick stand die Mutter weiß zwischen den weiß gekleideten Kindern. Sie blickte so weit hinaus über die sommerlichen Wiesen. Alles war in Licht gebadet, Himmel und Luft und Erde. Wie schön der Tag ist. Die Mägde kamen und die Knechte die Stiefel anhatten. Die Mutter drückte ihnen die Hand einem nach dem anderen. Wenn sie alle glücklich weg waren, spülte die Mutter ihre Hände im Teich. Tine war oben im Haus, um die Schokolade zu holen. Die Kinder waren fortgelaufen und die Mutter war allein. Still ging sie hinein ins Gartenhaus und öffnete den Brief, den der Vater auf ihren Tisch gelegt hatte. Dir Glück zu wünschen ist so merkwürdig, aber ich wünsche dir das Beste, das dir das Leben geben mag. Dein Fritz. Die Mutter neigte den Kopf. Da sah sie den Vater, der von der Hecke her auf sie zukam. Stella. Danke, Freund. Und sie griff nach seiner Hand. Einen Augenblick standen sie vor den vielen Geschenken. Wortlos beide. Dann trieb der Vater weg, auf den Hain zu. Es wurde nicht mehr am Abend gesungen und die Kinder bekamen nie mehr die Erlaubnis, bevor sie ins Bett sollten, in ihren Nachthemden im Wohnzimmer herumzutanzen. Die Tanten waren angekommen. Aber ich hatte ganz gewiss den grünen Schirm mit den Rüschen hier in die Ecke im Flur gestellt. Nun ist er weg. Hast du ihn, Anna? Nein, Liebe. Such ihn hinter dem Schrank. Die Kinder haben vielleicht... Nein, gewiss nicht. Sie wissen, dass sie eure Schirme nicht anrühren dürfen. Liebe, wenn du ihnen einbringen könntest, dass sie sich auch nicht an unseren Galoschen vergreifen. Ja. Sie sind nun einmal bei euren Wegen hier ganz unentbehrlich. Einen feuchten Strumpf an und wenn es nicht länger ist als eine halbe Stunde und man kann seine Bronchitis weghaben. Die wochenlang dauert. Um Gottes Willen, ja. Die Tanten benutzten den Ort als einen Nachkuraufenthalt, wenn sie vom Badeort kamen. Sie waren kerzenschlank und trugen immer halblange Handschuhe. Die Kur der beiden Tanten verlangte, dass sie Punkt 7 aus den Betten waren. Und sie waren pünktlich wie eine Kirchenuhr. Sie machten, wenn sie ihre Morgentour antreten sollten, einen deutlichen Eindruck von Aufbruchsbereitschaft. Kleider und Röcke waren mit einem System von Haken gerafft und auf dem Kopf trugen sie Hüte so groß wie der Boden der Körbe, in denen man Grabkränze verschickte. Diese Monstren waren mit Spitzen garniert, die ihnen über die Augen herabhingen. Sie sehen aus, als sollten sie nach Jerusalem marschieren. Das Erste, was man beschützen muss, sind doch die Augen. Geht ihr in den Garten? Guter Gott, nein, da wimmelt es ja von Fröschen. Und sie springen so. Ist ja fast noch schlimmer als im vorigen Jahr. Nein, nein, wir nehmen wie gewöhnlich den Weg durch den Küchengarten. 6-mal hin und 6-mal zurück. Aber das weißt du doch, meine Liebe. Ja, gewiss. Und reden kein einziges Wörtchen dabei. Das Wichtigste dabei ist die Luft. Der Arzt in Geneve hat ganz recht. Man soll nicht reden beim Spazierengehen. Man soll gehen und seinen Nerven Ruhe lassen. Ja, gewiss. Und wenn die Leute nur so klug wären, bei offenen Fenstern zu schlafen, würden sie 100 Jahre alt werden. Ja. Und wenn wir zurückkommen, ruhen wir ein wenig. 2 Stündchen. Aber in Wolldecken eingehüllt. Nur Wolle tut es. Ja, gewiss. Kindchen, die Franzosen, Leute, die sich rüstig erhalten wollen, haben nur Wollmatratzen. Über ihre Sprungfedermatratze. Liebe, Franzosen sind eben Franzosen. Die Mahlzeiten waren Mutters Schreckensstunden. Man konnte ja wirklich nicht sagen, dass die Kinder ordentlich bei Tische saßen. Das muss man mir doch einräumen, dass das wichtig ist. Und lernt man es nicht von klein auf, dann lernt man es ja nie. Eine Stunde vor dem Mittagessen begann die große Kinderwäsche. Gib doch auf die Nägel Acht. Nein, die sind noch nicht sauber. Gott weiß, worin ihr herumwühlt. Und die Ohren? Aua, lass mich. Oh, hat man sie glücklich sauber, dann sind sie rot. Und rot wurden sie. Es ging ans Anziehen und auf allen Sachen waren Flecke. Die Mutter rieb und rieb mit Wildleder und Eau de Cologne. So, in Gottes Namen, jetzt soll es gut sein. Bei Tisch trugen die Tanten schwarz-weiß gestreifte Seide und viele Ringe, die auf den abgemagerten Fingern zu klappern schienen. Die Augen der Kinder waren starr vor Angst, sie kleckerten gleich. Die Mutter machte Konversation, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Man sprach von Kopenhagen und allen Bekannten. Ja, du, Jane ist ja schrecklich nett, aber sie hat ihre Eigenheiten. Du, man kann ja kaum Platz nehmen bei ihr und schon fängt sie an, über die verschiedenen Konfessionen zu sprechen. Kleiner Mann, ein artiger Junge sitzt die Brust raus und den Bauch rein da, wenn er isst. Dann sitzt man gerade. Ja. Und ich finde eben, dass man derlei wie Konfessionen während des Essens nicht behandelt. Man kann Weihnachten bei Bischofs essen und die Religion und derlei wird nicht mit einem Wort erwähnt. Das passt doch wirklich nicht zu geschliffenen Gläsern und Porzellan. Nina! Ach, wir haben so eine wunderbare Glasbläserei in Südfrankreich entdeckt, meine Liebe. Ja. Ganz in der Nähe von Grasse, wo man wirklich herrliche Sachen bekommen kann. Fertig, Mutter! Aber, meine Liebe, jetzt fällt es mir ein, warum sieht man dies Jahr gar nicht deine schönen, geschliffenen Karaffen? Ja, die für den Madeira. Ja, Hilda hat... Du erinnerst dich? Hat... Ihr ist die eine zerbrochen. Oh. Ja, wo ist denn die Hilda, das nette Mädchen? Ich erinnere mich gut an sie. Die nette, muntere kleine Person. Ja, sie hat leider Pech gehabt. Da musste sie aus dem Hause. Die auch? Also. Les enfants. Möchtet ihr jetzt den Kaffee nehmen? Sehr gerne. Kinder, ihr dürft aufstehen. Leise. Aber Hilda, ich muss immer daran denken, das hübsche Mädchen. Die Hübschen sind am schlimmsten dran. Sag mal, das passiert ja buchstäblich jedes Jahr hier im Dorf. Ja, sogar mehr als einmal. Wir und unseresgleichen begreifen das ja nicht. Aber Gott sei Dank, es geht uns ja nichts an. Ach, weißt du, es geht im Leben manches vor sich. Das Beste ist zu tun, als sähe man es nicht. Die Sache ist ja nicht so einfach. Denn die Leute haben ja keine Erziehung. Ob die hilft? Das ganze Unglück ist doch, dass die Natur so grausam war, Tiere zu schaffen, die denken. Erst paart sich das Tier und dann ekelt sich der Mensch. Hör mal. Du sagst mitunter Dinge. Dinge, sagst du. Wir sind doch wohl alle Gottes Geschöpfe. Nach 6 Wochen war die Nachkur beendet. Die Tanten fuhren auf den Tag. Das Letzte, was sie unternahmen, war das Verteilen des Trinkgeldes in Papier gewickelt. Oh, danke. Besten Dank, Frau. Der Dankeschön, Ihre Hutschachteln, Frau, Ihre Hutschachteln. Danke, mein Kind. Danke. Darf ich Ihnen helfen, meine Damen? Stella, meine Liebe, denke daran, besser Galoschen anziehen als nasse Füße haben. Ja, gewiss. Und immer tief Atem holen. Die Luft ist das Beste. Ja. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wenn die Tanten abgereist waren, begann eine andere Zeit. Die Freundinnen der Mutter machten Besuch. Es waren die Töchter von dem Gut, auf dem sie aufgezogen waren. Sie wirkten wie buntscheckige Vögel, die von fern herkamen. 8 Tage lang leuchteten ihre Sonnenschirme auf den Gartenwegen. Die Fenster standen offen, Haus und Garten gingen ineinander über und es summte von fremden Namen. Und der Postbote brachte Briefe, deren Anschrift niemand in der Küche entziffern konnte. Das war die hellste Zeit im ganzen Jahr. Die Freundinnen trugen Krinolinen und Mantillen mit langen Fransen. Und wenn sie ausfuhren, hatten sie Straußenfedern auf den Köpfen wie Zampa, das Pferdchen, das die Kinder in Augustenburg gesehen hatten, das am Tisch sitzen und mit einer kleinen Glocke nach seinem Essen klingeln konnte. Alle fielen sie einander ins Wort, die Freundinnen. Aber am meisten schwatzte Lady Lipton. Sie wohnte weit weg in einem fremden Lande und sie kannte viele von denen, die die reichsten und vornehmsten waren. Sie erzählte von der Rachel, der berühmten Schauspielerin. Du kanntest sie nicht, Stella? Nein, leider. Aber sie hat doch ununterbrochen Gastspielreisen gemacht. Auch nach Kopenhagen. Ach, ein Jammer, dass du sie gar nicht gesehen hast. Sie war unvergleichlich. Sie erzählte vom Kaiserhof in den Tuilerien. Die Toiletten von Eugenie sind einfach hinreißend. Ein Traum. Und wie sie sie trägt, dieser rassige spanische Charme. Sie erzählte von fernen und merkwürdigen Menschen, die sie kannte, während die Mutter zuhörte. Erzähl mehr, mehr. Und die Lady erzählte mehr. Von den Dichtern des großen Landes. Unter denen ich lebe. Von seinen Malern. Ich habe ihre Gemälde gekauft, als kein Mensch sie kannte. Und am liebsten von einem eigenartigen und seltsamen jungen Dichter aus einem exotischen Lande, den sie in einer großen Stadt getroffen hatte. In der alle Existenzen zusammenströmen, weißt du? Dessen Bild sie auf ihrem Tisch oben in der Gästestube stehen hatte. Aber ma chère, ich glaube, das Leben hat sich ihm entzogen. Es ist ihm entglitten. Er hat einfach die Kunst verlernt zu sein. Ja. Er hat keine Lust, seinen Zylinder glatt zu streichen, seine Handschuhe zuzuknöpfen und einen Besuch zu machen. Er bringt es nicht mehr fertig, all die mechanischen Dinge zu tun, aus denen das Leben nun mal besteht. Zu seinem Barbier zu gehen oder seinen Kaffee in einem Café zu trinken. Oder sich mit einer liebenswürdigen Dame zu Tisch zu setzen und einen gepuderten Ausschnitt zu betrachten. Ich verstehe das sehr gut. Er empfindet sicherlich keine Trauer darüber. Weißt du, er ist auch bestimmt nicht desillusioniert. Das ist es nicht. Er hat wohl niemals Illusionen gehabt. Den Vorrat von Illusionen, den man mit auf die Welt bekommt, hat er nie besessen. Den haben wohl schon seine Vorfahren aufgezehrt. Am besten würde ich sagen, Er gehöre zu den Desinteressés. Ja. Ja. Die Lebensdinge sind ihm auf irgendeine Weise hingewelkt zu lauter Gleichgültigkeiten oder Lächerlichkeiten oder etwas, das sein Erstaunen weckt. Vielleicht liebt er oder hat geliebt. Ich glaube es nicht, ma chère. Es gibt merkwürdige Menschen, denen die rein physische Seite der Liebe unüberwindlichen Ekel einflößt. René gehört zu ihnen. Sie werden aus Raffinement zu Asketen. Verstehst du? Sie begehren ständig, während sie die Befriedigung verdammen. Dann liebt er nicht. Ich weiß nicht. Es zieht ihn zu den Frauen. Und wenn er sie in seinen Armen hält, überhäuft er sie mit Schimpfworten. Kannst du keins seiner Gedichte? Doch, sie kann. Dann sag es uns. Wenn in den langen Nächten ich einsam ruhe und keiner sieht mein Antlitz und keiner meine Augen, die verdorrt sind, dann denke ich, wäre ich tot, würdest du doch kommen und niederknien dort, wo ich ruhte. Und meine Hand, die du jetzt scheust, würdest du nehmen, jetzt, da sie kalt. Und in mein Ohr, das nicht mehr hören könnte, würdest du flüstern mit der Stimme von damals. So sehr habe ich dich geliebt. Und der Tote wäre befreit. Alle schwiegen. Die Mutter starrte mit großen Augen vor sich hin, die Hände um die Knie gefaltet. Sag es noch einmal, bis ich es kann. Du kannst es schon. Ja. Aber oben auf sein Bild hat er die Verse geschrieben, die ich am meisten liebe. Die kann ich. Wie Pflanzen welken, deren Wurzeln ohne Nahrung, wie Blumen bleichen hin, weil sie der Sonne ferne, so bleiche ich und welke hin, weil du mich nicht mehr liebst. Sie schwiegen wieder, bis plötzlich eine Schwester der Lady zu lachen begann. Ihr Lieben, es wäre gar nicht so schlecht, von dem jungen Mann geliebt zu werden. Und sie lachten alle lauthals, die Mutter am lautesten. Und sie liefen alle hinaus in den Garten und warfen sich ins Gras, dass die Krinolinen in die Höhe flogen. Die Freundinnen reisten ab. Die Erntezeit kam, in der die schweren Getreidewagen durch das Hoftor hereinrollten. Und die Mutter und Tine saßen ganz oben auf dem Fuder neben den Mägden, während die Kinder sich kreischend auf der Tenne wälzten, die gefüllt wurde. Auch die Erntezeit verging und die stillen und weißen Tage im September kamen und der Garten lag leuchtend und ganz still und nicht einmal mehr eine Mücke summte über dem Teich. Die Mutter saß zumeist auf der weißen Treppe und ließ sich von der Sonne braten, während Tine im Garten zu ihren Füßen puzzelte. Die Pappeln am Alleerand bekamen gelbe Blätter und schienen in der dünnklaren Luft zu wachsen. Wie lang die Schatten werden. Ja, wir sind spät im Jahr. Tine, weißt du, was wahr ist? Wenn man in meine Seele hineinschauen könnte, wie man durch eine Glasscheibe in ein Haus hineinsieht, dann würde man zwischen all dem Hausrat darin nicht einen Wunsch finden, nicht eine einzige Hoffnung, nicht einmal den Schatten eines Traums. Es wäre besser zu sterben. Aber sterben, Tine, ist noch nicht das Schwerste. Es ist viel schwerer, jeden Tag zu versuchen zu leben. Ich erlebe nicht mehr viele Sommer. Aber gewiss, Frau Pastor. Nein. Es wurde zeitig dunkel und Tine und die Mutter und die Kinder gingen durch die Allee über die Felder hin, wo Brombeerranken alle Gräben überwuchsen. Sie begegneten niemand, überall war es still. Hinter sich sahen sie die Dorflichter, eins nach dem anderen entzündet. Dann klangen die Abendglocken. Die Mutter blieb stehen, die Kinder hatten sich an sie gedrängt. Soweit sie sehen konnte, war nichts als Felder und dort im Halbdunkel stumm die Lichter des Dorfes. Der Himmel war dunkel und sternlos. Lange Zeit sprach keiner von ihnen. Die Glocken hatten aufgehört zu läuten. Und man hörte keinen Laut, nur das Bellen von Hunden. Dann verstummten auch sie. Lasst uns nach Hause gehen. Aber als sie heimkamen, spielten die Kinder in ihren Nachthemden mitten im Wohnzimmer Zirkus. Herr Stallmeister, ich bin ganz traurig. Nein, und nun ich bohne der Tierwerfer mit seinen Löwen. Die Tage wurden kürzer und kürzer, und in den Bäumen lichtete sich das Laub, und die allerletzten Rosen froren das weiße Haus entlang. An der Südwand hingen nur noch voll und groß die Trauben. Die Mutter sah jeden Tag nach ihnen. Tine, morgen wollen wir sie pflücken. Am nächsten Tag holte sie eine Leiter heraus und pflückte die schweren Trauben. Tine, aufgepasst! Fang! Frau Pastor, die schönen Trauben. Nimm, die sind für dich. Ach, danke. Die sind ganz süß dieses Jahr. Ich werde sie nachher mal alle zählen. Ja, das tu mal. Ganz hoch oben stand sie. Aus Laune hielt sie eine Traube gegen das dunkelschwarze Haar und hielt eine andere in ihrer hochgestreckten Hand. Die Sonne fiel auf sie und die Trauben, die leuchteten, und auf das schimmernde Haar. Frau Pastor, Sie sehen ja aus wie ein Bild. Ja, ja. Schön kann ich aussehen. Da. So was. Dankeschön auch. Hör mir mal, Lars. Räum die Leiter weg. Ja, wird gemacht. Ich werde mich mal ans Zählen machen. Die Mutter stand lange da und betrachtete den kahlen Weinstock. Ihr Gesicht schien verändert. Jetzt ist es vorbei. Sie ging hinein, ohne auf die Trauben zu achten. Und sie blieb lange in ihrem Lieblingsstuhl am Fenster sitzen, die Hände im Schoß, im Dunkel. Frau Pastor, Sie werden es nicht glauben, aber 52 Trauben waren es diesmal. 52. Das waren ja viele. Ja, 10 mehr als letztes Jahr. Ja, freilich. Im Hof war es ganz dunkel. Jens Schweizer hatte eine Laterne angezündet, als er zum Vieh ging. Die Mutter erhob sich von ihrem Platz. Wie ein Schatten glitt sie durch das Dunkel des Zimmers. Sie setzte sich ans Klavier. Bist du da, Tine? Ja, Frau Pastor. Weißt du, ich habe hier gesessen und daran gedacht, wie die Menschen glücklich sein könnten. Aber es gibt doch überall glückliche Leute. Es gibt bescheidene Menschen. Tine, und das wird es wohl sein. Ja, aber es gibt so viele Arten von Glück. Gott sei Dank. Nein, Tine, ich hab's dir schon früher gesagt. Es gibt nur eins. Und der ist wohl am glücklichsten, der es nie gekannt hat. Das verstehe ich nicht. Ja. Denn es hat keine Dauer. Es war eine Weile still, bis die schönen Hände der Mutter über die Tasten glitten. Und gedämpft, während man in der Tür zum Zimmer des Vaters den Vater wie einen Schatten sah, sang sie. Wie Blumen blau. Draußen war es Nacht, drinnen war es dunkel. Die Mutter erhob sich. Sind die Lampe, Antine. Die Kinder müssen ins Bett und für die Leute muss gesorgt werden. Das Weiße Haus. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Bang. Aus dem Dänischen von Walter Böhlich. Es sprachen Peter Lieg als Erzähler, Hildegard Schmal, die Mutter, Erik Schumann, der Vater, Ulrike Bliefert, Tine, die Küsterstochter, Ashoka Hohmeier, der Älteste, Tanja Hornung, das Kind Nina, Wolfgang Berger, das Kind William, Jan-Ulrich Doster, das Kind Frederik, Wolfgang Reinsch, Lars Großknecht, Harald Gieche, Jens Schweitzer, Hedi Kriegeskotte, Hanne, das Hausmädchen, Sonja Hoss, die Magd Maren, Maria Mittler, die Magd Inga, Elisabeth Justin, Frau Hansen, Clara Wallbröhl, Elsebeth, Fritz Bachschmidt, der Küster, Enne Nau, die Küstersfrau, Melanie de Graaf, Tante Anna, Irmgard Först, Tante Botilde, Renate Schröter, Lady Lipton. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll und Jutta Margenau. Hörspielbearbeitung und Regie Ursula Langrock. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1983.